Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. Aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 5 – Lotophagen. An Ladekränen entlang dem Sir John Rochersons Quay schritt Mr. Bloom gesetzt dahin, vorbei an der Windmill Lane, an Lees Leinsamenmühle, am Telegrafenamt. Hätte auch das als Adresse angeben können. Und vorüber am Seemannsheim. Er wandte sich ab von den Morgengeräuschen des Kai-Geländes und ging durch die Lime Street. Bei Brady's Cottages lungerte ein Gerberjunge herum, seinen Abfalleimer über den Arm gehängt, einen zerkauten Zigarettenstummel rauchend. Ein kleineres Mädchen mit Exemnarben auf der Stirn beäugte ihn, verdrossen einen zerbeulten Fassreifen haltend. Sollte ihm eigentlich sagen, wenn er raucht, dann wächst er nicht. Ach, lass ihn doch. Sein Leben ist sowieso nicht auf Rosen gebettet. Warten vor Kneipen draußen, um Pa nach Hause zu bringen. Komm nach Hause zu Ma-Pa. Ungünstige Zeit, Flaute, werden wohl nicht viele hinkommen. Er überquerte die Townsend Street, ging vorbei an dem finsteren Gesicht von Bethel. El, ja, Haus des Aleph Bett. Und vorbei an Nichols Beerdigungsinstitut. Ist um 11, noch Zeit genug. Also diesen Job, den hat sich todsicher Corny Kelleher geangelt, für O'Neill. Singt mit geschlossenen Augen, kornig, kernig. Die traf ich mal im Park, im Dunkeln, ist gut munkeln. Polizeispitzel. Namen und Adresse gab sie an mit meinem Tandera-Tandera-Dai. Aber klar doch hat er in sich geangelt. Billig begraben, in einem Wie wollen sie's haben. Mit meinem Tandera-Tandera-Tandera-Tandera-Dai. In der Westland Row blieb er vor dem Schaufenster der Belfast & Oriental Tea Company stehen und las die Beschriftung der silberpapierenen Packungen. Auslesemischung, feinste Qualität, Familientee. Ziemlich warm. Tee, muss sehen, dass ich von Tom Kernan welchen besorge. Aber bei einer Beerdigung kann ich ihn ja nicht gut fragen. Während seine Augen sanft noch lasen, nahm er seinen Hut ab, ruhig sein Haaröl einatmend und schickte seine rechte Hand mit langsamer Anmut über Stirn und Haar. Sehr warmer Morgen. Unter den gesenkten Lidern fanden seine Augen den winzigen Ring des Lederschweißbands in seinem prima Qualitätshut. Genau da. Seine rechte Hand kam nieder in die Höhlung seines Huts, behende fanden seine Finger eine Karte hinter dem Schweißband und überführten sie in seine Westentasche. Derart warm. Seine rechte Hand ging noch einmal, langsamer darüber hin, Auslesemischung aus feinsten Ceylon-Sorten. Der ferne Osten. Wunderbares Fleckchen muss das sein. Der Garten der Welt. Große, träge Blätter, auf denen man sich treiben lassen kann. Kakteen. Blumige Wiesen, schlangige Lianen, so nennt man sie. Möchte wissen, ob das wirklich so ist, alles. Diese Singalesen lümmeln sich in der Sonne rum, deutsche Farniente. Keinen Handstreich tun sie den lieben langen Tag. Schlafen 6 Monate von 12. Zu heiß, um sich zu streiten. Einfluss des Klimas. Lethargie, Blumen der Faulheit. Die meisten nährt die Luft. Stickstoff, Treibhaus im botanischen Garten. Empfindliche Pflanzen, Wasserlilien, die Blumenblätter zu müde, um zu. Schlafkrankheit in der Luft, man geht auf Rosenblättern. Die Vorstellung bloß, man könnte dann noch Kutteln essen wollen und Kalbshaxen. Wo war das doch noch, der Bursche auf diesem Bild, das ich mal irgendwo sah? Ah ja, im Toten Meer. Er trieb auf dem Rücken, las dabei ein Buch, mit aufgespanntem Sonnenschirm. Man könnte gar nicht untersinken, selbst wenn man wollte, so dick voll Salz alles. Weil das Gewicht des Wassers, nein, das Gewicht des Körpers im Wasser gleich ist dem Gewicht des, oder heißt es, das Volumen gleich dem Gewicht? Gibt da ein Gesetz jedenfalls, so ähnlich. Vance auf der Oberschule, der immer mit den Fingergelenken knackte im Unterricht. Der College-Lehrplan, Fingerknacker-Lehrplan. Was ist Gewicht denn wirklich, wenn man Gewicht sagt? 32 Fuß pro Sekunde. Pro Sekunde. Gesetz der fallenden Körper. Pro Sekunde. Pro Sekunde. Fallen alle zu Boden. Auf die Erde. Ist die Schwerkraft der Erde. Die ist das Gewicht. Er wandte sich weg und schlenderte über die Straße. Wie ging sie doch mit ihren Würsten? Irgendwie so. Ungefähr. Im Weitergehen zog er den gefalteten Freeman aus der Seitentasche, entfaltete ihn, rollte ihn der Länge nach zu einem Stab zusammen und tappte damit bei jedem Schlenderschritt gegen sein Hosenbein. Gleichgültige Miene. Just vorbeigekommen, bloß mal reinschauen und fragen. Pro Sekunde, pro Sekunde, pro Sekunde jedes Mal. In jeder Sekunde mehr, heißt das. Vom Bordstein aus warf er einen scharfen Blick durch die Tür des Postamts. Keiner drinnen, also rein. Er reichte die Karte durch das Messinggitter. Sind vielleicht Briefe für mich da? Während die Postbeamtin in einem Fach nachsuchte, betrachtete er das Werbeplakat, auf dem Soldaten aller Waffengattungen paradierten, und hielt das Ende seines Stabes an die Nüstern, frisch bedrucktes Lumpenpapier riechend. Keine Antwort vermutlich. Bin zu weit gegangen letztes Mal. Die Postbeamtin händigte ihm durch das Gitter seine Karte wieder aus, zusammen mit einem Brief. Er dankte und warf einen raschen Blick auf den maschinengeschriebenen Umschlag. Henry Flower, Esquire, CO, Postamt Westland Row, City. Hat immerhin geantwortet. Er ließ Karte und Brief in die Seitentasche gleiten und musterte erneut die paradierenden Soldaten. Wo steckt denn das Regiment des alten Tweedy? Abgedankter Soldat. Da, Bärenmütze und Hahnenfeder. Nein, er ist Grenadier. Spitze Ärmelaufschläge. Da ist er ja. Die Dubliner königlichen Füsiliere. Rotröcke, ganz schön protzig. Muss wohl der Grund sein, dass die Weiber ihnen derart nachlaufen. Uniform. Leichter anzuwerben und zu drillen. Montgornes Eingabe, man sollte die Kerls nicht mehr in die O'Connell Street lassen des Nachts. Schande für unsere irische Hauptstadt. Griffiths, seine Zeitung, liegt auf der gleichen Linie jetzt. Eine von Geschlechtskrankheiten verseuchte Armee. Besoffenen Empire. Halb gar sehen sie aus. Wie hypnotisiert. Augen geradeaus. Auf der Stelle treten. Tisch, Isch, Bett, Ett. Garderegiment des Königs. Als Feuerwehrmann sieht man ihn nie kostümiert, oder als Bobby. Bloß als Freimaurer mal, das ja. Er schlenderte aus der Post und wandte sich zur Rechten. Alles Geschwätz, als würden die Dinge besser davon. Seine Hand begab sich in die Tasche und ein Zeigefinger tastete sich seinen Weg unter die Umschlagklappe, riss sie in Rucken auf. Dass Weiber besonders vorsichtig sind, finde ich nicht gerade. Seine Finger zogen den Brief heraus und knüllten den Umschlag in der Tasche zusammen. Etwas dran festgesteckt. Foto vielleicht? Ha, nee. McCoy, dass ich den bloß rasch wieder loswerde, bringt mich aus dem Konzept. Widerlich. Gesellschaft, der Mann. Hallo, Blum. Was haben Sie denn vor? Hallo, McCoy. Nichts Besonderes eigentlich. Wie geht's denn so? Ganz gut. Und bei Ihnen? Och, man lebt, sagte McCoy. Ist irgendwas? Seine Augen auf dem schwarzen Binder und Anzug, fragte er mit leiser Achtung. Nichts Schlimmes, will ich doch hoffen. Ich sehe, Sie sind in... Ach nein, sagte Mr. Blum. Sie wissen doch, der arme Dignam. Die Beerdigung ist heute. Richtig, der arme Kerl. Stimmt ja. Wie viel Uhr? Ein Foto ist es nicht. Ein Abzeichen vielleicht. Ein, 11. Ich muss unbedingt zusehen, dass ich auch hinkomme, sagte McCoy. Um 11 also. Hab erst gestern Abend davon gehört. Wer erzählt es mir doch noch? Houlihan. Sie kennen Hoppy? Kenne ich, ja. Mr. Blum blickte über die Straße nach dem Outsider hinüber, der vorm Portal des Governor vorgefahren war. Der Träger hiefte den Koffer auf den Gepäckständer. Sie stand still dabei, wartend, während der Mann, Gatte, Bruder, ihr ähnlich, in seinen Taschen nach Kleingeld suchte. Modischer Schnitt, ihr Mantel mit dem Rollkragen, warm für einen Tag wie heute. Ich war mit Bob Doran zusammen. Der Gute hat wieder einmal eine seiner periodischen Sauftouren. Und mit, wie nennen Sie ihn doch, Bantam Lyons. Just da vorne bei Conway's waren wir. Doran Lyons bei Conway's. Sie hob eine behandschuhte Hand zum Haar. Da ist dann also Hoppy reingeplatzt gekommen. Mal kurz einen heben. Den Kopf zurückziehend. Und da sagt er... Und unter den gesenkten Lidern hinüberstarrend sah er... Traurige Sache, das mit unserem armen Freund Paddy. Das helle Rehleder im Sonnenglas glänzen, die geflochtenen Rippen. Sehe ziemlich scharf heute. Feuchtigkeit in der Luft erhöht die Sichtweite. Vielleicht schwatzen dieses und jenes. Damenhand. Auf welcher Seite sie wohl einsteigt? Welcher Paddy, frag ich. Der arme kleine Paddy Lignum, sagt er. Weg aufs Land. Broadstone vermutlich. Hohe braune Schnürstiefel mit baumelnden Senkeln. Wohlgeformter Fuß. Wieso bloß fummelt er derart lange nach seinem Kleingeld? Sieht mich rüberlinsen. Immer auf dem Ausguck nach einem anderen Kerl. Gute Rückversicherung. Zwei Eisen im Feuer. Wieso, frag ich. Was ist denn los mit ihm, frag ich. Stolz. Reich. Seidene Strümpfe. Tja, sagte Mr. Bloom. Was los ist mit ihm, sagt er. Er bewegte sich ein wenig zur Seite vorbei an McCoys redendem Kopf. Tot ist er, sagt er, und gibt sich einen hinter die Binde, ehrlich. Muss jetzt jeden Moment einsteigen. Aber doch nicht Paddy Dignam, sag ich. Ich konnte es nämlich einfach nicht glauben, als ich's hörte. Ich bin doch letzten Freitag noch, oder Donnerstag war es wohl, mit ihm in der Arch gewesen. Aufgepasst jetzt, aufgepasst. Seidenblitz, tolle Strümpfe, weiß. Pass auf. Genau der, sagt er. Er ist hin, ist munter gestorben, der arme Kerl. Eine schwerfällige Trambahn rollte wild schrillend dazwischen. Aus, verwünschte Stumpfnase, du. Man fühlt sich doch richtig ausgeschlossen. Paradies und die Peri geht einem immer wieder so. Genau im entscheidenden Moment. Das Mädchen in der Eustace Street, im Torweg. Montag war das. Richtete sich das Strumpfband. Und ihre Freundin musste sich natürlich davor stellen, dass man ja nichts sah vom Esprit de Corps. Mensch, was gaffst du eigentlich? Ja, ja, sagte Mr. Bloom nach einem dumpfen Seufzer. Wieder einer dahin. Einer der Besten, sagte McCoy. Die Trambahn zockelte vorbei. Und da fuhren sie schon ab, zur Loop Line Bridge hin. Ihre prachtvolle, behandschuhte Hand auf dem Stahlgriff. Flatternd, flitternd, das Spitzengeflirr ihres Hutes in der Sonne, flitzend, flitz. Und die Gattin wohl auf, darf ich annehmen. Ach ja, tipptopp, vielen Dank. Müßig rollte er seinen Zeitungsstab auseinander und müßig las er: Was ist ihr Heim ohne Plumtrees Fleischkonserven? Eine Last für die Nerven, mit ihnen aber das Paradies auf Erden. Meine Ehehälfte hat gerade ein Engagement bekommen. Das heißt, ganz fest ist es noch nicht. Jetzt kommt wieder die Koffertour. Übrigens nichts für ungut. Ich bin im Moment ohne. Vielen Dank. Mr. Bloom wandte ihm mit hastloser Freundlichkeit die großliedigen Augen zu. Meine Frau auch, sagte er. Sie wird in der Ulster Hall singen, Belfast, bei einer Pikverein-Geschichte, am 25. Tatsächlich, sagte McCoy. Das hört man gerne, alter Freund. Wer zieht die Sache auf? Mrs. Marion Bloom, noch nicht auf. Da kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn. Isst Brot und kein Buch. Verschmutzte Bilderkarten, in siebener Reihen ausgelegt. Entlang ihrem Schenkel, dunkle Dame und blonder Herr. Katzenfälliger schwarzer Ball, zerrissener Umschlagstreifen. Love's old sweet song. Comes love's old sweet song. Es wird eine Art Tournee, verstehen Sie? Sagte Mr. Bloom gedankenvoll. Man hat ein Komitee gebildet. Beteiligung an den Kosten und Beteiligung am Profit. McCoy nickte, an seinem stoppligen Schnurrbart zupfend. Oh, wie schön, das sind ja gute Nachrichten. Er wandte sich zum Gehen. Ja, hat mich gefreut zu sehen, dass Sie gut beisammen sind. Man trifft sich ja mal wieder. Ja, sagte Mr. Bloom. Was ich noch sagen wollte, sagte McCoy noch, Sie könnten eigentlich meinen Namen in die Kondolenzliste eintragen. Ob Sie das wohl tun? Ich ginge ja gerne selber hin, aber wahrscheinlich klappt es nicht. In Sandy Cove ist jemand ertrunken und da müssen der Leichenbeschauer und ich dann hin, wenn die Leiche gefunden wird. Sie schieben bloß einfach meinen Namen mit ein, wenn ich nicht da bin, ja? Mach ich, sagte Mr. Bloom, sich zum Gehen wendend. Das geht in Ordnung. Sehr schön, sagte McCoy fröhlich. Danke, alter Freund. Ich käme wirklich gerne, wenn es sich nur machen ließe. Naja, geht ja aber auch so ganz gut. Bloß C.P. McCoy, das genügt, ja? Wird gemacht, sagte Mr. Bloom fest. Hat mich nicht reingelegt mit dem Quark. Bloß mal angetippt. Auf die weiche Tour. Ich würde ganz gerne. Mein Job. Koffer, dafür habe ich nun mal eine besondere Vorliebe. Leder. Kappen an den Ecken. Vernietete Kanten. Doppelt sicherndes Klappschloss. Bob Cowley hat ihm seinen letztes Jahr für das Wicklow Regatta Konzert geliehen und nie eine Spur davon wiedergesehen. Bis auf den heutigen Tag. Mr. Bloom lächelte, während er der Brunswick Street zuschlenderte. Meine Ehehälfte hat gerade ein schnarrender Sopran mit Sommersprossen, knickrige Nase, an sich ja durchaus reizvoll, für eine kleine Romanze, aber kein Saft dahinter. Wir beide, Sie und ich, verstehen Sie, im selben Boot, altes Geschleime. Kann einen schon auf die Palme bringen. Ob der denn überhaupt nicht den Unterschied hört? Glaube, in der Hinsicht hat er eine kleine Macke. Geht mir irgendwie gegen den Strich. Dachte ja, das mit Belfast würde ihn treffen. Hoffentlich werden die Pocken da oben nicht schlimmer. Noch einmal würde sie sich wohl nicht impfen lassen. Ihre Frau und meine Frau. Also das möchte ich doch wissen, ob er mir nachspioniert? Mr. Bloom blieb an der Ecke stehen und seine Augen wanderten über die vielfarbigen Reklameanzeigen. Cantrell und Cochrane's Ginger Ale. Mit Geschmack. Clearys Sommerausverkauf. Nee. Nee, er geht geradeaus weiter. Hallo, Lea, heute Abend Mrs. Bantman Palmer. Die sehe ich ganz gern mal wieder darin. Gestern hat sie den Hamlet gespielt. Hosenrolle. Vielleicht war er auch eine Frau. Warum beging Ophelia sonst wohl Selbstmord? Armer Papa. Wie oft er über Kate Bateman sprach in der Rolle. Hat oft den ganzen Nachmittag vom Adelphi in London gewartet, um reinzukommen. Das war in dem Jahr, bevor ich geboren wurde. 65. Und die Ristori in Wien. Wie war doch noch der Titel eigentlich? Von Musenthal ist es Rachel, oder? Nein. Die Szene, über die er immer sprach, wo der alte blinde Abraham die Stimme erkennt und die Finger an sein Gesicht legt. Nathans Stimme. Seines Sohnes Stimme. Ich höre die Stimme Nathans, der da ließ seinen Vater sterben vor Kummer und Elend in meinen Armen, der da verließ seines Vaters Haus und verließ den Gott seines Vaters. Das ist ja so tief, Leopold, jedes Wort. Armer Papa, armer Mann. Ich bin froh, dass ich nicht noch einmal ins Zimmer gegangen bin, um sein Gesicht zu sehen. Der Tag damals. Ach, je. Naja, vielleicht war es am besten so für ihn. Mr. Bloom ging um die Ecke und an den kopfhängerischen Meeren des Droschkenstands vorbei. Sinnlos, noch weiter daran zu denken. Futtersackzeit. Hätte ich bloß diesen Kerl nicht getroffen, McCoy. Er kam näher und hörte das Malmen goldglänzenden Hafers, die zahm mampfenden Zähne. Die großen bockigen Augen sahen ihn an, als er vorüberging, mitten im süß-haferigen Dunst von Pferdepisse. Ihr Eldorado, arme Narren. Einen Dreck wissen Sie und scheren Sie sich drum, wenn Sie nur Ihre langen Nasen in Futtersäcken stecken haben. Zu voll für Worte. Aber ihr Futter haben sie immerhin und ein Dach überm Kopf. Kastriert auch noch. Ein stumpen, schwarzes Gutterpercher, schlapp schwabbeln zwischen ihren Hanken. Können so trotzdem durchaus glücklich sein. Irgendwie lieb und tölpelhaft sehen sie aus, die armen Viecher. Aber ihr Wiehern kann einem doch sehr auf die Nerven gehen. Er zog den Brief aus der Tasche und faltete ihn in die Zeitung, die er trug. Könnte ihr just hier über den Weg laufen? Die Gasse ist sicherer. Er ging an der Kutscherkneipe vorüber. Komisches Leben, so immer bloß Droschken kutschieren, bei jedem Wetter, überall hin, Zeit oder Einzelfahrt, nichts mehr nach eigenem Willen. Volio enorm. Gäb Ihnen ganz gerne mal eine Zigarette. Umgängliche Leute. Rufen immer ein paar flüchtige Silben im Vorüberfahren. Er summte. Lass jeder im Namen. Er bog in die Cumberland Street. La, la, la, la, la, la, la. Tat ein paar Schritte weiter, blieb dann im Schutz der Stationsmauer stehen. Kein Mensch weit und breit. Mietz Holzhof. Gestapelte Balken, Ruinen und Mietshäuser. Mit achtsamem Tritt überquerte er einen Hüpfspielplatz, vergessen darauf der Hüpfstein. Sünderspiel. Unweit des Holzhofs, ein hingehocktes Kind mit Murmeln allein, spielte die Klicker aus mit um den Daumen geballter Faust. Eine weiße, getigerte Katze, blinzelnde Sphinx, lauerte auf ihrer warmen Schwelle. Wäre schade, sie zu stören, die beiden. Mohammed schnitt ein Stück aus seinem Mantel, um das Tier nicht zu wecken. Aufmachen jetzt. Und ich habe selber ja auch mal mit Murmeln gespielt, wie ich noch zur Schule ging, bei dieser alten Dame. Sie liebte Reseden. Mrs. Ellis. Und Mister? Er öffnete den Brief in der Zeitung. Eine Blume. Glaube, es ist eine. Eine gelbe Blume mit plattgedrückten Blättern. Also doch nicht gekränkt. Was schreibt sie denn? Lieber Henry, ich habe deinen letzten Brief erhalten und danke dir auch recht sehr dafür. Es tut mir ja so leid, dass dir mein letzter Brief nicht gefiel. Warum hast du die Briefmarken beigelegt? Ich bin ganz schrecklich böse mit dir. Am liebsten würde ich dich dafür bestrafen, wenn ich könnte. Ich habe dich einen bösen Jungen genannt, weil ich von den anderen Welten nichts wissen mag. Sag mir doch bitte, was das für eine Bedeutung ist, die das Wort hat. Bist du nicht glücklich bei dir zu Hause, du armer, kleiner, böser Junge? Ich wollte wirklich, ich könnte etwas tun für dich. Bitte sag mir ganz ehrlich, was du von mir denkst. Ich denke oft an den wunderschönen Namen, den du hast. Ach, lieber Henry, wann werden wir uns treffen? Wie oft ich an dich denke, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Noch nie habe ich mich so hingezogen gefühlt zu einem Mann wie du. Ich habe ein richtig schlimmes Gefühl deswegen. Bitte, bitte schreib mir einen ganz langen Brief und erzähl mir noch mehr. Denk immer dran, wenn du es nicht tust, dann werde ich dich bestrafen. So, jetzt weißt du, was ich mit dir mache, du böser Junge, wenn du nicht schreibst. Ach, wie ich mich danach sehne, dich zu treffen. Henry, lieber erfüll mir doch meine Bitte, bevor meine Geduld erschöpft ist. Dann will ich dir auch alles erzählen. Und jetzt ade, mein böses, böses Schatzelein. Ich habe ganz schlimme Kopfschmerzen heute und schreibe postwendend deiner sich sehenden Martha. P.S. Sag mir doch, was für ein Parfüm benutzt deine Frau. Ich muss das wissen. Er riss mit Ernst die Blume aus der Nadelheftung, roch ihren fast gar keinen Ruch und brachte sie an seiner Herztasche an. Blumensprache, die mögen sie, weil keiner sie hören kann. Oder ein vergiftetes Bukett, ihn niederzustrecken. Langsam schritt er weiter, las den Brief noch einmal dabei, murmelte hier und da ein Wort hinein. Böse Tulpen, mit dir, mein Schatzelein, Menschenblume, dich bestrafen, Kaktus. Wenn du nicht bitte, bitte, vergiss mein nicht, wie ich mich sehne, Veilchen, nach Rosen, lieber, wenn wir uns bald, Anemonen, treffen, alles böser, Nachtschatten, deine Frau, Marthas Parfüm. Nachdem er alles gelesen hatte, nahm er den Brief aus der Zeitung und steckte ihn in die Seitentasche zurück. Schwache Freude öffnete seine Lippen. Irgendwie verändert seit dem ersten Brief. Möchte wissen, ob sie ihn selber geschrieben hat. Erst mal die Entrüstete spielen. Ein Mädchen aus guter Familie wie ich. Anständiger Charakter. Könnten uns an einem Sonntag nach dem Rosenkranz treffen. Vielen Dank, hab gar keinen. Das übliche Liebesgeringel. Dann Dauerlauf um Ecken. So schlimm wie ein Krach mit Molly. Zigarre hat beruhigende Wirkung. Narkotisch. Nächstes Mal dann einen Schritt weiter. Böser Junge, bestrafen. Natürlich hat sie Angst vor Worten. Brutal, warum auch nicht? Versuch's jedenfalls immer ein bisschen mehr. Immer noch an dem Brief fingernd in seiner Tasche, zog er die Nadel heraus. Ganz gewöhnliche Nadel, oder? Er warf sie auf die Straße. Hat irgendwo in ihren Kleidern gesessen, zusammengesteckt. Komisch, wie viele Nadeln die so am Leibe haben immer. Keine Rose ohne Dorn. Platte Dublin-Stimmen johlten in seinem Kopf. Diese beiden Schlampen damals nachts in der Coombe, eingehakt im Regen. A Mary hat die Nadel aus ihren Schlüpfern verloren. Was soll sie denn jetzt bloß machen, um ihn zu halten, um ihn hochzuhalten? Ihn? Sie? Ganz schlimme Kopfschmerzen. Hat ihre Tage vermutlich. Oder weil sie vielleicht den ganzen Tag an der Schreibmaschine sitzt. Dauernde Augenfokussierung, schlecht für die Magennerven. Was für ein Parfüm benutzt deine Frau? Also wäre unser eins wohl auf so einen Einfall gekommen? Ihn zu halten. Martha, Mary. Maria, Martha. Ich hab doch irgendwo mal das Bild gesehen, weiß nicht mehr, ob alter Meister oder gefälscht für Geld. Er sitzt bei den beiden im Haus, redend. Ganz geheimnisvoll. Auch die beiden Schlampen aus der Coombe würden zuhören. Ihn zu halten. Hübsche Abendstimmung. Kein Herumwandern mehr. Einfach behaglich hingestreckt dort. Ruhige Dämmerung. Sausen lassen, was saust. Vergessen. von Orten erzählen, wo man gewesen ist, fremden Sitten und Gebräuchen. Die andere, einen Krug auf dem Kopf, machte das Abendessen. Früchte, Oliven, herrlich kühles Wasser aus dem Brunnen, steinkalt wie das Loch in der Mauer in Ashdown. Muss mir einen Papierbecher mitnehmen nächstes Mal, wenn ich zu den Trabrennen gehe. Sie lauscht mit großen, dunklen, sanften Augen. Ihr erzählen, mehr und immer mehr, alles. Dann seufzen, Stille, lange, lange Rast. Unter der Eisenbahnbrücke zog er den Umschlag heraus, riss ihn rasch in Fetzen und streute sie über die Straße. Die Fetzen flatterten davon, sanken in der kaltfeuchten Luft ein weißes Geflatter, dann alles versunken. Henry Flower. Man könnte genauso auch einen Scheck über 100 Pfund zerreißen. Simples Stück Papier. Lord Ivy hat mal einen 7-stelligen Scheck eingelöst, über 1 Million, in der Bank von Irland. Beweist doch, wie viel Geld man aus Porter machen kann. Aber der andere Bruder, Lord Ardilorn, muss 4-mal am Tag sein Hemd wechseln, wird erzählt. Haut züchtet Läuse oder Ungeziefer. 1 Million Pfund. Moment mal. 2 Pence die Pinte, 4 Pence das Quart, 8 die Gallone Porter. Nein, 1,4 die Gallone. 1,24, 15 ungefähr. Jawohl, genau. 15 Millionen Fässer Porter. Aber was sag ich denn Fässer? Gallonen. Rund 1 Million Fässer aber jedenfalls. Ein einfahrender Zug rasselte schwer über seinem Kopf, Waggon nach Waggon. Fässer bumsten in seinem Kopf. Charles Porter schwappte und schütterte drinnen. Die Spundlöcher sprangen auf und eine riesige, schale Flut leckte heraus, floss zusammen, wand sich durch Schlammzonen hin über das ganze, flache Land. Ein träger Strudelpfuhl Flüssigkeit, der großblättrige Blumen aus seinem Schaum mit sich trug. Er hatte die offene Hintertür von All Hallows erreicht. Unter den Eingang tretend nahm er den Hut ab, zog die Karte aus der Tasche und steckte sie wieder hinter das lederne Schweißband. Verdammt nochmal, ich hätte doch versuchen können, McCoy einen Freischein nach Mullingar rauszuleiern. Dieselbe Ankündigung an der Tür. Predigt von Hochehrwürden John Conmee, S.J., über den heiligen Peter Claver und die afrikanische Mission. Rettet Chinas Millionen. Also das möchte ich doch gerne wissen, wie Sie das den heidnischen China-Männern plausibel machen. Die ziehen doch nur Unze Opium allemal vor. Himmelssöhne. Gröbliche Ketzerei für Sie. Für die Bekehrung Gladstones haben Sie auch gebetet, wie er schon fast bewusstlos war. Die Protestanten genauso. Bekehren Dr. William J. Walsh die zum wahren Glauben. Buddha, Ihr Gott liegt auf der Seite, im Museum. Nimm's leicht, die Hand unter der Wange, Räucherstäbchen brennen. Nicht wie bei Ecce Homo, Dornkrone und Kreuz. Gescheiter Einfall, St. Patrick, das Shamrock, Essstäbchen. Conmee, Martin Cunningham kennt ihn, wirkt recht distinguiert. Schade, dass ich mich an ihn nicht dran gemacht habe, um Molly in den Chor zu kriegen, statt an diesen Pater Farley, der wie ein Narr aussah, doch keiner war. Das bringt man ihnen bei. Der zieht nicht in ferne Länder und schwitzt sich da einen ab in bläulicher Brille, um die lieben Schwarzen zu täufen, was? Die Gläser würden sie faszinieren. Hübsches Geblitz. Sähe sie ganz gerne mal so im Kreis sitzen, mit wulstigen Lippen, lauschend, verzückt, stillleben. Lappens auf wie Milch, nehme ich an. Der kalte Geruch geweihten Steins lockte ihn an. Er schritt über die ausgetretenen Stufen, stieß die Schwingtür auf und trat leise von der Hinterseite ein. Irgendwas im Gange, irgendeine Brüderschaft. Schade, derart leer. Hübscher, diskreter Ort, um einem Mädchen nah zu sein. Wer ist mein Nächster? Stundenweise eingeklemmt bei getragener Musik. Die Frau damals in der Mitternachtsmesse. 7. Himmel. Frauen knieten in den Bänken, kaminrote Halfter um den Hals, die Köpfe gesenkt. Ein Schub kniete an den Altarschranken. Der Priester ging an ihnen entlang, murmelnd, das Ding in Händen. Bei jeder blieb er stehen, nahm eine Hostie heraus, schüttelte einen oder zwei Tropfen. Ja, liegen die denn im Wasser? Davon ab und schob sie fein säuberlich in den aufgesperrten Mund. Hut und Kopf senkten sich. Dann die nächste, eine kleine alte Frau. Der Priester beugte sich nieder, es ihr in den Mund zu schieben, murmelnd die ganze Zeit. Latein. Die nächste? Die nächste. Augen zu, Mund auf. Was? Corpus, Leib, Leichnam. Guter Einfall, das Latein. Betäubt sie zuerst einmal. Hospiz für die Sterbenden. Sie scheinen es gar nicht zu kauen, schlucken es bloß runter so. Wunderlicher Einfall, Stückchen von einem Leichnam zu essen. Wird den Kannibalen sicher schnell einleuchten. Er stand abseits und sah zu, wie die blinden Masken das Kirchenschiff hinuntergingen, eine nach der anderen, und ihre Plätze aufsuchten. Er trat auf eine Bank zu und setzte sich in die Ecke, an seinem Hut fingernd und der Zeitung. Diese Pötte, die wir da tragen müssen. Eigentlich sollte man sich den Hut genau nach dem Kopf modellieren lassen. Sie waren um ihn hier und da, die Köpfe immer noch gesenkt in ihren kaminroten Halftern. Wartend darauf, dass es schmolz in ihren Mägen. Sowas Ähnliches wie diese Matzen. Ist wohl genau die Sorte Brot. Ungesäuertes Schaubrot. Nun sehe sich einer die Leute da an. Wetten, dass sie sich glücklich fühlen davon? Dauerlutscher. Das wirkt eben so. Sicher heißt ja auch Engelsbrot. Steckt eine große Idee dahinter, so ein Gefühl wie das Reich Gottes ist in euch. Erstkommunikanten. 1, 2, 3, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Dann fühlen sich alle wie eine einzige große Familie. Genauso wie im Theater, alle auf derselben Welle. Bestimmt, ich bin ganz sicher. Nicht so einsam dann, in unserer Brudergemeinschaft. Kommen dann richtig ein bisschen beschwipst wieder raus. Dampf ablassen. Der springende Punkt ist bloß, man muss wirklich dran glauben. Die Kuren in Lourdes, Wasser des Vergessens und die Erscheinung von Nock. Blutende Statuen. Der alte Knabe da neben dem Beichtstuhl eingepennt. Daher das Schnarchen also. Blinder Glaube, geruhsam sicher in den Armen des Deinreich komme. Lullt allen Schmerz ein. Durchdösen bis nächstes Jahr um diese Zeit. Er sah den Priester den Abendmahlsbecher wegstellen, sorgfältig an seinen Ort und einen Augenblick lang davor knien, wobei sich eine große graue Schuhsohle unter dem Spitzenzeug zeigte, das er anhatte. Angenommen, der verliert mal die Nadel aus seinen. Was soll er dann bloß machen, um sie zu... Karlstelle hinten. Buchstaben auf seinem Rücken? I-N-R-I? Nein, I-H-S. Molly hat mir das mal erklärt, wie ich sie fragte. Ich habe Sünde. Oder nein, ich habe Schmerzen, so heißt es. Und das andere? Ich nahe zur Rettung Israels. Treffen an einem Sonntag nach dem Rosenkranz. Erfüll mir doch meine Bitte. Taucht auf mit Schleier und schwarzer Tasche. Dämmerung hinter ihr und das Licht. Sie könnte leicht auch hier sein. Mit einem Band um den Hals. Und trotzdem das andere tun, insgeheim. Den ihr Charakter. Der Kerl damals, der Kronzeuge war gegen die Invincibles, der nahm auch regelmäßig das Carry, hieß er, das Abendmahl jeden Morgen. In eben dieser Kirche hier. Peter Carry. Nein, Peter Claver, an den denke ich jetzt. Dennis Carry. Und das muss man sich mal vorstellen. Frau und 6 Kinder zu Hause. Und plant dabei die ganze Zeit den Mord. Diese schwarzen Schleicher. Also das ist gar kein schlechter Name für sie. Irgendwas Wendiges, Glattes haben sie ja äußerlich immer an sich. Rechtschaffene Geschäftsleute sind sie ebenfalls nicht. Ach nein, sie ist nicht hier. Die Blume. Nein, nein. Übrigens, habe ich den Umschlag eigentlich zerrissen? Ah ja, unter der Brücke. Der Priester schwenkte den Kelch aus, dann kippte er den Bodensatz flink hinunter. Wein. Macht das Ganze irgendwie aristokratischer, als wenn er zum Beispiel bloß tränke, was sie gewohnt sind. Guinness-Porter oder irgendein Temperenzler-Gebräu. Wheatleys Dubliner Hopfenbitter oder Cantrell und Cochrane's Ginger Ale mit Geschmack. Gibt ihnen aber keinen Tropfen davon ab. Schauwein. Bloß das andere. Tüftiger Trost. Frommer Betrug im Grunde, aber ganz richtig. Sonst hätten sie dauernd die alten Saufkörper auf dem Hals. Einer schlimmer als der andere. Schnorrer. Bloß einen winzigen Schluck. Verrückt die ganze Atmosphäre dieser... Naja... Ganz richtig an sich. Vollkommen richtig alles. Mr. Bloom sah sich nach dem Chor um. Musik anscheinend keine. Schade. Wer wohl die Orgel hier spielt? Der alte Glynn. Der wusste, wie man das Instrument zum Sprechen bringt. So einen Vibrato. 50 Pfund im Jahr, heißt es, hatte er in der Gardiner Street. Molly war gut bei Stimme an dem Tag. Das Stabat Mater von Rossini. Pater Bernard Vaughans Predigt zuerst. Christus oder Pilatus? Christus natürlich. Halt uns bloß damit nicht den ganzen Abend auf. Musik wollten sie. Das Fußgescharre hörte auf. Konnte eine Stecknadel fallen hören. Ich sagte ihr noch, dass sie ihre Stimme auf die eine Ecke da einrichten sollte. Ich konnte die Spannung knistern fühlen in der Luft. Die Fülle. Die Leute blickten hinauf. Quis est homo? Manches von dieser alten Kirchenmusik ist ja herrlich. Mercadante, die sieben letzten Worte. Mozarts zwölfte Messe, das Gloria darin. Diese alten Päpste, richtig versessen waren die auf Musik, auf Kunst und Statuen und Bilder aller Art. Palestrina zum Beispiel auch. Hatten eine flotte Zeit, solange das lief. Ist auch gesund, singen, regelmäßige Stunden. Dann Liköre brauen, Benediktiner, Chartreuse grün. Aber dass sie Eunuchen in ihrem Chor hatten, also das war ja wohl ein bisschen happig. Was das wohl für eine Art Stimme ist. Musste sich komisch anhören nach ihren eigenen kräftigen Bässen. Feinschmecker verstanden was davon, fühlten wahrscheinlich überhaupt nichts mehr hinterher. Nur noch Ruhe irgendwie, milde Stimmung, Schluss mit der Quälerei. Setzten ziemlich fett an, oder? Viel Fraße, Wanst und lange Beine. Wer weiß, Eunuch auch ein Ausweg? Er sah, wie der Priester sich niederbeugte und den Altar küsste, dann sein Gesicht wandte und alles Volk segnete. Alle bekreuzigten sich und standen auf. Mr. Bloom blickte um sich und stand dann ebenfalls auf, hinwegsehend über die auferstandenen Hüte. Natürlich aufstehen beim Evangelium. Dann ließen sich alle erneut auf die Knie nieder, und er setzte sich ruhig zurückgelehnt wieder auf seine Bank. Der Priester kam vom Altar nach vorn, das Ding ausgestreckt vor sich haltend, und er und der Messknabe antworteten einander auf Latein. Dann kniete der Priester nieder und las von einer Karte ab: »O Gott, unsere Zuflucht und Stärke!« Mr. Bloom streckte das Gesicht vor, um die Worte mitzubekommen. »Englisch. Schmeißen ihnen den Knochen hin. Ich entsinne mich nur schwach. Wie lange ist das eigentlich her, dass du zuletzt in der Messe warst? Gloria und unbefleckte Jungfrau, Josef, ihr vertrauter Mann, Peter und Paul. Viel interessanter, wenn man verstünde, um was es sich da jeweils dreht. Aber als Organisation bestimmt ja fantastisch. Läuft wie ein Uhrwerk. Die Beichte. Jeder drängt danach. Dann will ich dir auch alles erzählen. Buße. Bestraf mich bitte. Starke Waffe in ihren Händen. Viel mehr als beim Arzt oder Rechtsanwalt. Weiber sind richtig wild drauf. Und ich habe geschische. Und hast du auch gechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechech Wohnung. Flüstergalerie. Wände haben Ohren. Gatte erfährt zu seiner Überraschung. Kleiner Scherz vom lieben Gott. Dann kommt sie raus. Reue, Haut tief. Entzückende Scham. Gebet vor einem Altar. Gegrüßet seist du und heilige Maria. Blumen, Weihrauch, schmelzende Kerzen. Verbirgt ihr Erröten. Heilsarmee, bloß eine himmelschreiende Nachahmung. Geläuterte Hure wird zur Versammlung sprechen, wie ich den Herrn fand. Müssen ganz schön was auf dem Kasten haben, die in Rom. Deichseln den ganzen Laden. Und Geld, das scheffen sie doch auch wie nichts. Ebenfalls Legate für den derzeit amtierenden PP zur allfälligen Verwendung. Messen für die Ruhe meiner Seele öffentlich zu lesen bei offenen Türen. Mönchs- und Nonnenklöster. Im Testamentsfall von Fermanagh, der Priester im Zeugenstand, durch nichts aus der Fassung zu bringen. Für alles eine Antwort parat. Freiheit und höhere Ehre unserer heiligen Mutterkirche. Die Kirchenlehrer, die haben die ganze Theologie dafür ausgetüftelt. Der Priester betete: Heiliger Erzengel Michael, steh uns bei in der Stunde des Streits, sei unser Schutz und Schirm wider die Bosheit und Anschläge des Satans, möge Gott ihn dämpfen, so bitten wir demütiglich, und wirf du, o Fürst der himmlischen Heerscharen, durch die Macht Gottes den Satan hinab in die Hölle und mit ihm jene anderen gottlosen Geister, so da wandern durch alle Welt und suchen, wen sie verderben. Der Priester und der Messknabe standen auf und entfernten sich. Alles vorbei. Die Frauen blieben zurück, Danksagung. Lieber auf die Socken machen jetzt. Bruder Klingelbeutler, kommt vielleicht mit dem Teller rum. Her mit dem Osterobolus. Er stand auf. Hallo. Waren doch die zwei Knöpfe an meiner Weste die ganze Zeit offen? Frauen macht das Spaß. Ärgert sie, wenn man nicht... Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Selber sagen sie es einem nie. Aber wir. Entschuldigung, Miss, bei Ihnen ist da... Sie haben da ein kleines Fusselchen. Oder Ihr Rock hinten, der Schlitz nicht zugehackt. Gestatten, bei Ihnen blitzt es. Unser eins haben Sie lieber schlampig. Ein Glück bloß, dass es nicht weiter südlich war. Er schritt sich diskret zuknöpfend das Seitenschiff hinunter und durch das Hauptportal hinaus ins Freie. Ein Augenblick lang stand er wie geblendet neben dem kalten, schwarzen Marmorbecken, während vor und hinter ihm zwei Gottesdienstbesucher verstohlen die Hände in die Weihwasserebbe tauchten. Trambahnen, ein Wagen der Färberei Prescott, eine Witwe im Trauergewand. Fällt mir auf, weil ich selber in Trauer gehe. Er setzte seine Kopfbedeckung auf. Was ist denn die Uhr? Viertel nach, Zeit genug noch. Das Schönheitswasser. Lieber gleich fertig machen lassen. Wo ist das doch? Ah ja, wie letztes Mal. Sweeney am Lincoln Place. Drogisten ziehen selten um. Ihre grünen und goldenen Kruken zu schwer zu bewegen. Hamilton Long, gegründet im Jahre der Sintflut. Der Hugenottenkirchhof ganz in der Nähe. Muss ich eines Tages mal besuchen. Er ging nach Süden, die Westland Row entlang. Aber das Rezept steckt in der anderen Hose. So ein Mist. Und den Hausschlüssel habe ich auch noch vergessen. Lästig, diese Beerdigungsgeschichte. Ach, schon gut, der arme Kerl, er kann ja nichts dafür. Wann hab ich's eigentlich das letzte Mal machen lassen? Warte, ich ließ einen Sovereign wechseln, das weiß ich noch. Muss also der erste des Monats gewesen sein. Oder der zweite. Ach, er kann's ja in seinem Rezeptbuch nachsehen. Der Drogist blätterte Seite um Seite zurück, sandgelb verschrumpelt. So riecht er scheint's auch, Schrumpfkopf und alt. Suche nach dem Stein der Weisen. Die Alchemisten. Drogen regen zwar geistig an, machen einen aber alt. Lethargie dann. Wieso? Reaktion. Eine ganze Lebensdauer in einer Nacht. Verändert schrittweise den Charakter. So ein Leben, den ganzen Tag zwischen Kräutern, Salben, Desinfektionsmitteln. All seine alabasternen Lillipöttchen. Mörser und Stößel. Akdest, voll lau, Teevirit. Braucht's bloß zu riechen. Dann ist man schon geheilt, wie wenn man beim Zahnarzt klingelt. Dr. Quack Salb. Er sollte sich selber mal ein bisschen verarzten. Lattwerke oder Emulsion. Der erste Bursche, der ein Pflänzchen pflückte, um sich damit zu kurieren, hat wahrhaftig Mumm gehabt. Heilkräuter. Man muss ja doch höllisch aufpassen. Genug Zeug hier, um einen zu chloroformieren. Probe, färbt blaues Lackmuspapier rot. Chloroform, Überdosis Laudanum. Schlafpulver, Liebestränke. Reizstillender Mohnsirup, schlecht für Husten. Verstopft die Poren oder hemmt den Schleim. Gifte sind im Grunde die einzigen Heilmittel. Heilung, wo man sie am wenigsten erwartet. Raffiniert von der Natur. Vor etwa 14 Tagen, Sir? Ja, sagte Mr. Bloom. Er wartete vor dem Tresen, den scharfen Ruch der Drogen einatmend, den staubig trockenen Duft von Schwämmen und Luffas. Unglaublich viel Zeit eigentlich, die man so damit zubringt, seine Wehwehchen zu erzählen. Süßmandelöl und Benzoetinktur, sagte Mr. Bloom. Und dann Orangenblütenwasser? Ihre Haut wurde ja wirklich so delikat weiß davon wie Wachs. Und weißes Wachs noch. Lässt die Dunkelheit ihrer Augen hervortreten. Wie sie mich ansah. Das Bettlaken bis hoch an die Augen. Spanisch. Den eigenen Duft einsaugend, als ich die Schäkel in meinen Manschetten festmachte. »Diese alten Hausrezepte sind oft die besten. Erdbeeren für die Zähne, Nesseln und Regenwasser, Hafermehl, sagt man, in Buttermilch geweicht, Hautnahrung. Einer der Söhne der alten Königin, war es nicht der Duke of Albany? Der hatte bloß eine einzige Haut. Leopold, ja. Wir haben drei. Warzen, Blasen und zu allem Überfluss noch Pusteln. Aber man braucht auch noch ein Parfüm. Was für ein Parfüm benutzt deine? Peau d'Espagne.« Dieses Orangenblüten. Reine Kernseife. Wasser ist ja so frisch. Riechen angenehm, diese Seifen hier. Noch Zeit, um ein Bad zu nehmen, gleich um die Ecke. Hammam, türkisch. Massage. Der Dreck rollt sich einem allmählich im Nabel zusammen. Wäre hübscher, wenn ein hübsches Mädchen es täte. Ich glaub auch, ich... Ja, ich mach's im Bad. Komisches Bedürfnis, ich. Wasser zu Wasser. Das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Schade, keine Zeit für Massage. Fühlt sich den ganzen Tag frisch danach. Begräbnis wird verdrießlich genug. Ja, Sir, sagte der Drogist. Das hatte 2,9 gemacht. Haben Sie eine Flasche dabei? Nein, sagte Mr. Bloom. Machen Sie es mir bitte fertig. Ich komme im Laufe des Tages wieder vorbei. Und dann möchte ich noch eine von diesen Seifen mitnehmen. Was kosten Sie? 4 Pence, Sir. Mr. Bloom hob ein Stück an seine Nüstern. Süßes, zitroniges Wachs. Ich nehme dies hier, sagte er. Das macht dann 3 und 1 Penny? Jawohl, Sir. Sie können dann alles zusammen bezahlen, Sir, wenn Sie wiederkommen. Gut, sagte Mr. Bloom. Er schlenderte aus dem Laden, den Zeitungsstab unter der Achsel, die kühl verpackte Seife in der linken Hand. An seiner Achsel sagten Bentham Lyons Stimme und Hand: Hallo, Bloom. Was gibt's denn für Neuigkeiten? Ist die von heute? Lassen Sie mich doch kurz mal reinsehen. Hat sich wieder den Schnurrbart wegrasiert beim Zeus. Lange, kalte Oberlippe, um jünger auszusehen. Und sieht jetzt aus wie ein Arsch mit Ohren. Ist jünger, als ich bin. Bentham Lyons schwarznägelige Gelbfinger entrollten den Stab. Braucht auch mal eine Waschung, dass wenigstens der gröbste Dreck runterkommt. Guten Morgen, haben Sie schon mal mit Peers Seife versucht? Schuppen auf den Schultern. Skalp braucht eine Ölung. Ich will nachsehen, ob was über das französische Pferd drin steht, das heute läuft. Verdammte Unzucht, wo steckt denn das Ding? Er durchstöberte raschelnd die gefalteten Seiten, immerfort dabei mit dem Kinn an seinem hohen Kragen ruckend. Juckt ihn vom Rasieren. Enger Kragen. Wird sein Haar verlieren. Am besten lasse ich ihm die Zeitung und werde ihn damit los. Sie können sie behalten, sagte Mr. Bloom. Ascot, Goldpokal. Warten Sie, murmelte Bentham Lyons. Kleinen Mo, Maximum der Zweite. Ich wollte sie sowieso gerade wegwerfen. Weg wie der Wind. Ist sowieso bloß ein Flugblatt. Flugblatt. Bentham Lyons hob jäh die Augen und blinzelte pfiffig. Was haben Sie da gesagt? Fragte seine scharfe Stimme. Ach, nichts. Nichts, nur dass Sie sie behalten können. Ich wollte sie sowieso gerade wegwerfen, diesen Moment. Bentham Lyons zweifelte einen Augenblick blinzelnd. Dann stieß er Mr. Bloom die auseinandergefalteten Blätter in die Arme. Ich riskier's. Hier, vielen Dank. Er eilte davon, Conway's Corner zu. Geh mit Gott, aber geh. Mr. Bloom faltete die Blätter wieder zu einem sauberen Viereck zusammen und legte die Seife hinein, lächelnd. Alberne Lippen hat der Kerl. Wetten. Daher kommt alles. Regelrechte Brutstätte in letzter Zeit. Laufburschen stehlen, bloß um einen Sixpence zu setzen. Tombola um einen großen zarten Truthahn. Ihr Weihnachtsbraten für 3 Pence. Jack Fleming hat permanent unterschlagen, um spielen zu können. Dann sich dünn gemacht, nach Amerika. Führte ein Hotel jetzt. Die kommen nie zurück von da drüben. Fleischtöpfe Ägyptens. Er ging beschwingt auf die Bädermoschee zu. Erinnert tatsächlich an eine Moschee. Rotgebrannte Ziegel, die Minarets. College-Wettkämpfe heute, wie ich sehe. Er musterte das Hufeisenplakat über dem Tor zum College Park. Ein Radfahrer, zusammengekrümmt. Wie ein Dorsch in der Dose. Spottschlechte Reklame. Wenn sie es nun rund gemacht hätten, wie ein Rad. Als Speichen dann Wettkämpfe, Wettkämpfe, Wettkämpfe und als Narbe groß College. Das wäre ein Blickfang. Da steht ja Hornblower an der Portiersloge. Den muss ich mir warm halten. Vielleicht lässt er mich mal so rein, stillschweigend. Wie geht's denn so, Mr. Hornblower? Danke. Und Ihnen, Sir? Himmlisches Wetter, wahrhaftig. Wenn das Leben nur immer so wäre. Cricket-Wetter. Gemächlich rumsitzen unter Sonnendächern. Over um over. Aus. Die können das hier einfach nicht spielen. 6 Wickets und immer noch Duck. Aber Captain Buller hat mal im Kildare Street Club mit einem einzigen Schlag auf Linksfänger ein Fenster geschafft. Jahrmarkt von Donnybrook, der liegt mehr auf ihrer Linie. Und die Schädel, die wir knackten, wenn McCarthy tam-tadam. Hitzewelle. Hält nicht an. Geht immer vorüber. Strom des Lebens. Was uns der Strom des Lebens bringt, ist mehr wert als sie alle. Genehmige mir jetzt ein Bad. Saubere Wanne Wasser. Kühle Emaille, der sanfte, lauwarme Strom. dies ist mein Leib. Er sah im Geist seinen bleichen Leib darin ruhen, lang ausgestreckt und nackt im wohligen Schoß der Wärme, gesalbt mit duftender schmelzender Seife, weichlich umwellt. Er sah seinen Rumpf und die Glieder, kräzlich überkräuselt und getragen, leicht oben gehalten, zitronengelb seine Nagelknospe aus Fleisch, und sah die dunklen verstrickten Löckchen seines Büschels fluten, das flutende Haar des Stroms rings um den lahmen Vater von Tausenden, eine schlaffe, flutende Blume. Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce. Aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Kapitel 5, Lotho Fagen. Es wirkten mit Manfred Zapatka als Erzähler, Dietmar Bär als Leopold Blum und in weiteren Rollen Stefan Wilkening, Hans-Werner Meyer und Lars Rudolph. Ton Andreas Meinitzberger. Hörspielbearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Redaktion und Dramaturgie Manfred Hess.